Die Straßen, die besten Clubs dieser Stadt. Morgen früh Schachmatt. Oh la la, oh la la. Oh la la, alles klar. Sole ma, sole ma. Wir heben ab in Richtung Süden, alles klar. Der Flieger steht bereit. Oh la la, wir machen Party. Die Straßen, die besten Clubs dieser Stadt. Morgen früh Schachmatt. Oh la la, oh la la. Oh la la, alles klar. Sole ma, sole ma. Wir heben ab in Richtung Süden, alles klar. Der Flieger steht bereit. Oh la la, wir machen Party. Wir heben ab in Richtung Süden, alles klar. Der Flieger steht bereit. Oh la la, wir machen Party.